Ja, auf Wiedersehen. Bleib gesund. Danke, Trautchen, mach's gut. Alles Gute. Ja, ebenfalls. Gell? Ja, ja, noch ein Stück können wir mitlaufen. Ich erwarte, dass Nachwuchs da ist, wenn ich wiederkomme. Ja, ja, gut, der Junge. Hoffentlich. Alles Gute. Gesund, ja? Wiedersehen. Grüße alle. Ja, das bin ich. Danke. Es ist 3 Uhr nachts. Wir rollen nach Osten. Nur die Gestirne scheinen sich nicht zu bewegen. Sie spielen mit ihrem silbernen Licht den Gesichtern der schlafenden Männer, die im Osten gekämpft haben und in wenigen Tagen wieder vorn sein werden. Jeder Räderstoß bringt sie näher dorthin. Wir fahren den dritten Tag. Wir rollen jetzt den hohen, klapprigen Wagen. Die Türen schließen schlecht und es weht ein kühler Wind, der sich im überhitzten Abteil überall herumtreibt. An den Fenstern blühen Eisblumen. Und wenn wir ein Loch einkratzen, sehen wir die weite, weiße Fläche des Ostens mit schwarzen Waldstrichen. Und in dieser einsamen Landschaft sind nur wir mit unserem langen, langsamen Zug.